Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute ein Hörspiel von Ulrich Bassange. Im Wald, da sind die Räuber. Je tiefer der Wald, desto schauriger die Räubergeschichten. Wir hören Rinaldo Rinaldini aus seinem Erdloch heraus sinnlose Schlachtbefehle krächzen, erleben Ladykiller Blackjack Davy bei der Arbeit und lernen, wie man seinen besten Räuberkollegen meuchlings entsorgt. Im Wald, da sind die Räuber. Radio Mystery Soap von Ulrich Bassange. Regie Johannes Meyer. Es ist eine allgemeine Erscheinung in unserer Natur, dass uns das Traurige, das Schreckliche, das Schauderhafte selbst mit unwiderstehlichem Zauber an sich lockt. Dass wir uns von Auftritten des Jammers, des Entsetzens, mit gleichen Kräften weggestoßen und wieder angezogen fühlen. Alles drängt sich voll Erwartung um den Erzähler einer Mordgeschichte. Das abenteuerlichste Gespenstermärchen verschlingen wir mit Begierde und mit desto größerer, je mehr uns dabei die Haare zu Berge steigen. Schiller über die tragische Kunst. Meanwhile in the prairie, Mrs. Mittwoch. Wurmgleich durchschneidet ein Zug das endlose Land. Es ist der Postexpress nach Glendale. Am Himmel kreist ein einsamer Adler. 9:30, Frühstück, Amos. Bin schon da. So, die Lok rollt prima ohne mich. Fährt ja auch auf Schienen. Willst du einen Schluck, Charlie? Hab mir das auf der Reihe aufgehört. Aber lass dir schmecken. Charlene hat mir ein Leberwurstbrot eingepackt. Und eine Flasche Soda. Charlie Jones fuhr die Strecke seit 20 Jahren. Seine Leiche hielt stramm den Posten, als der Zug ohne zu halten durch den Bahnhof von Glendale rauschte. Leberwurst! Hey, was ist denn das, Amos? Das klingt wie Männer auf Pferden, Charlie. Männer? Ja, mit Gewehren? Und vom Gesetz keine Spur. Sie kommen hier. Scheiße! Wo habe ich denn die Knarre? Ich schau mal im Handschuh. Oh, Charlie! Ja! Amos White war 34 Jahre dabei. Man fand ihn entlang der Bahnlinie in 15 Stücken. Eine Korrektur. Es waren 14 Stück. Die Hand mit der goldenen Armbanduhr für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit fehlte. Genauso wie die hinteren drei Wagen, in denen sich das Gold für die Bank von Glendale befand. Das mit dem Dynamit, das wäre nicht nötig gewesen, Jesse. Ja, ich wollte es halt mal ausprobieren. Außerdem bin ich dir keine Rechenschaft schuldig. Na, halt's Maul, Feiglingwabe. Stress, Ruhe, ihr gesetzlosen Pfeifen. Nach dem Überfall ist vor dem Überfall. Flachwichser, du. Sprich, wenn du was zu sagen hast, Pfeife. Also, neue Aufgaben warten auf die James Gang. Von Osten kommen Fannie Mae und Freddie Mac. Und im Broken Arrow machen sich die Lehman-Brüder breit. Klugscheißer. Schlaufogel. Fresse halten. Hab gehört, die Lehman Brothers, die wollen sogar eine Bank gründen. Altersvorsorge oder was? Wahrscheinlich sind den Lehman Brothers die ständigen Überfälle zu mühsam. Aber die hätten wir auch schon längst bekommen können. Klappe halten, muss nachdenken. Klappe! Danke. Wer ist da jetzt der größere Räuber? Der eine Bank überfällt oder der eine gründet? Das kann ich dir aus dem Stegreif jetzt auch nicht sagen. Na, das kannst du mir jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen. Um außerhalb des Gesetzes zu leben, musst du ehrlich sein. Merkt euch das. Schlau, wo ich recht habe, ist ja klar. Dreimal recht. Also eigentlich habe ich immer recht. Das ist ja hier wohl allen klar, dass ich immer recht habe. Ich habe dreimal, viermal, fünfmal recht. Ich habe eigentlich immer recht. Hiervon nachher mehr. Hören Sie eine Nachricht unseres Sponsors. Auf der Suche nach dem eigenen Weg ist ein Gespräch unter vier Augen durch nichts zu ersetzen. Plötzlich entdecken sie, wie wichtig es ist, nicht nur an heute zu denken, sondern auch finanziell vorzusorgen. Für die Familie, den Beruf und die Zeit danach. Für die richtige Geldanlage und Lebensversicherung ist es gut, jemanden zu haben, mit dem sie sich beraten können. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ihre Bank. Es gibt kein schöneres Leben als das Räuberleben in dem duster Wald. Saufen Blut wie Wein, morden groß und klein, alles was uns in die Hände fällt. Meanwhile at the university. Noch eine Sache zu dem von der Gesellschaft Ausgeschlossenen. Also die Räuberbanden sind zwar ausgeschlossen von dieser Gesellschaft, konstituieren aber gleichzeitig einen eigenen gesellschaftlichen Raum. Und die Grenzen zwischen diesen Gesellschaften, die sind interessant, dass man nicht gleichzeitig in unterschiedlichen Gesellschaften leben kann, sondern man ist entweder Räuber oder ist es eben nicht. Ganz wichtig ist, dass sie nicht arbeiten, dass sie auch eine Freiheit von Arbeit besteht und Arbeit ja eben gerade als das Prinzip, was sich dann im 19. Jahrhundert als das allgemein Verbindliche, was jeden Menschen auszeichnet, durchsetzt. Also man muss arbeiten und alle arbeiten, auch der Bauer arbeitet und der Handwerker und der Fabrikarbeiter haben was Gemeinsames, sie arbeiten. Und der Einzige sozusagen, für den das nicht gilt, ist der Räuber, der hängt rum und sieht eben auch ungepflegt aus und wenn er irgendwie was braucht, dann holt er sich das eben, aber dafür arbeitet er auf alle Fälle nicht. Kommt eine Starterrosse oder ein Mann zu Rosse oder auch zu Fuß ein Handwerksbursch. Heißt die Börde her oder lebt nicht mehr, denn dich halt zu machen ist uns wurscht. Ein tolles Beispiel dafür ist eigentlich, wenn man sowas wie Raumschiff Enterprise sieht. Im Raumschiff Enterprise wird immer gearbeitet. Die Leute, die man da sieht, die sind natürlich erstmal alle immer tadellos gekleidet, gut rasiert, sehen eben top gepflegt aus und sie stehen immer vor ihren Geräten und machen die ganze Zeit was. Während wenn dann zum Beispiel ein Klingonenschiff von innen gezeigt wird, da sieht es nicht nur ranzig aus, sondern die Leute machen auch nichts. Sie hängen einfach rum und pöbeln sich an und arbeiten auf alle Fälle nicht. Also wichtig ist offenbar für alles, was räuberisch ist, dass es die kontinuierliche Arbeit an irgend so einem Unternehmen nicht gibt, sondern dass eben, wenn ausbaldowert wurde, es gibt irgendwo was zu holen, dass dann sozusagen ein Unternehmen ansetzt, was dann aber auch nur ja in unmittelbarer Triebbefriedigung besteht. Schwarzwald ist halt ziemlich blöd. Ja, aber der Schwarzwald ist sehr schwarz. Meanwhile im tiefen, tiefen Wald. Wieder Mittwoch. Eine Kutsche ist unterwegs von A nach B. Im Inneren unterhalten sich angeregt Fräulein Eloise Demsel und ihre Kammerzofe. Jakob Schwarz heißt meiner Mutter hier. Ich bin allein hier im Wald schon viel zu lange. Ja, die Zeit wird kommen, wo die Dame ich finde. Zum Herzen, zum Küssen, so pfeife ich hier im grünen Wald. Was tönt denn da so fein? Gutes Willen, das ist der Blackjack Davy, Fräulein Demsel. Oh, jener gefürchtete Vagant und Menschenfresser. Ich fürchte ja, Fräulein Demsel. Stirb! Lackerei! Steigbügelhalter des Feudalismus! Meuchlings garantiert der Wegelagerer den betreßten Kutscher und wirft ihn vom Bock. Und sag dem Teufel, Blackjack Davy hat dich geschickt. Der Marodeur reißt den Kutschenschlag auf. Als er Fräulein Demsels ansichtig wird, erhält sich seine Miene. Sag, wie alt du bist, meine nette kleine Maus. Sag, wie alt bist du, mein kleiner Liebling. Und sie sieht ihm unverzagt ins schwarze Auge. 16 am Sonntag. Nimm mich mit in deinen grünen Wald. So geht das nicht. Was ist denn der Fuß? Ach, sag ihm, ich bin mit dem Blackjack Davy weg. Für immer. Und euer unmündiger Säugling. Den lass ich dir. Heiß aufs Baby. Heiß aufs Fräulein bewahre für einen dreckigen Räuber. Lasst ihr denn im Stich euer Haus und Heim? Lasst ihr denn im Stich das arme Baby? Lasst ihr obendrein den Gatten Mutterseelen allein und geht mit dem Jakob und pfeift mit ihm im grünen Wald. Genau das mach ich. Und meine hohen roten Wildlederstiefel nehme ich auch mit. Und die langen blauen Handschuhe. Ah, das brauchst du doch gar nicht. Komm jetzt. Nackt. Ich komme. Los, aufs Pferd, rauf von hier. Wieder meine Stellung. Ah, das ist so ein schöner Popo. Da reitet sie hin mit dem Buschkleppe in ein ungewisses Los. Das führerlose Gefährt erreicht die Burg in der Abenddämmerung, doch hiervon nachher mehr. Der innere Räuber. Lern ihn kennen. Lern ihn schätzen. Hänge nicht gleich am nächsten Baum auf. Er ist ein Teil von dir. Wo wohnt dein innerer Räuber? Was macht er den ganzen Tag? Sieh dir seine Höhle mit ihm an, sein Erdloch. Mit Dienstmädchen. Und der Galgen immer so nah. Was spürst du? Was wolltest du schon immer rauben? Wen wolltest du töten und ausziehen? In des Waldes finstern Gründen, in den Höhlen tief versteckt, ruht der allerkühnste Räuber, bis ihn seine Rosa weckt. Es ist diese Dreiheit, die für das Räuberwesen sehr entscheidend ist. Freiheit. Dann Ästhetik im Sinne von Schönheit und Klugheit. Also die normale Gesellschaft, das sind die Dummen. Und der Räuber unterscheidet sich von denen als Rotwelscher durch eine Klugheit. Rinaldini, ruft sie schmeichelnd. Rinaldini, wache auf. Deine Leute sind schon munter. Längst schon ging die Sonne auf. Die Bilder, die wir von Räubern haben, sind immer verbunden mit gewissen Schönheitsidealen. Also auch wenn die vielleicht in der gegenwärtigen Gesellschaft nicht mehr tragen würden. Also man kennt es aus Wild-West-Filmen, wie Clint Eastwood auftritt. Man kennt es eben von den... Karl Moor. Also als der Räuber aus den Räubern von Schiller. Ja. Genau, so das ist immer ist eine kluge, schöne Figur, die nach Freiheit steht. Und er öffnet seine Augen, lächelt ihr den Morgengruß. Sie sinkt sanft in seine Arme. Und erwidert seinen Kuss. Wir kennen den Räuber mit Schlapphut und mit Bart. Und den kennen wir zum Beispiel als Räuber Hotzenplotz. Und ich erinnere mich, als alter Anarchist, das ist so ein bisschen verschwunden, in den 80er Jahren gab es ja noch diese Knollnasenmännchen-Ästhetik. Und da gab es den prototypischen Anarchisten und der sah genau so aus. Das war so ein kleiner Zwerg mit Bart, sehr einfach gezeichnet mit Strichen und einen Schlapphut auf. Und genau diese Figur des Rebellen wurde ja rückgekoppelt an die Vorstellung, die man hat von eben den vermeintlichen sozialrevolutionären Rebellentum der Räuberbanden im 17. und 18. Jahrhundert. Meanwhile in einem Erdloch, wie es Räuber häufig einem Fuchs oder Dachs abspenstig machen und dann ihr Zuhause nennen. Außentoilette, kein fließend Wasser. Räuber riechen also schlecht, doch dies nur nebenbei. Hey da. Es ist Mittwoch. Hey. Wach auf, Rinaldo Rinaldini. Was gibt's denn, Rosalie? Komm, komm aus dem Erdloch. Deine Leute sind schon munter. Alles strömet hin und her. Oh, lohnt sich denn dafür das Aufstehen? Wir wollten doch heute einen reichen Fleischhauer überfallen. Komm. Kleinscheiß. Plan geändert. Wir ziehen gen Osten und überfallen das Wirtshaus im Spessart. Ja! Poliert die Faustrohre. Ja! Stopft die Arkebusen mit Schwarzpulver. Ja! Salpeter. Ja! Und scharfkantigen Industrieabfällen. Ja! Verteufel noch ein. Ja! Ja! Auf den Spessart! Rinaldo, Rinaldo! Danke, danke, danke. Aber zuerst brauche ich mein Frühstückchen. Das ist gut gegen Mundgeruch. Es ist noch was von dem dicken Mann von gestern übrig. Danke. Halten Sie sich jetzt bitte die Ohren zu, wenn Sie schwache Nerven haben. Es ist leider an der Zeit, etwas von der Grausamkeit dieser Räuber zu berichten. Schon geht es los. Dicke Männer sollen sich schlachten, das Fleisch zerteilen und Wurst davon machen. Der Raubritter von der Sichelburg hätte im Wald in eine Grube gehaust und wäre sehr grausam gewesen. Allen Menschen, die in seine Hände gefallen wären, selbst den armen Leuten, die sich aus dem Walde Holz geholt haben, hätte er mit einer Sichel den Kopf abgeschnitten. Er hätte selbst den Frauen die Brüste abgeschnitten. Einem anderen Räuber aus Kislek sei einmal ein unschuldiges Mädchen in die Falle geraten. Weil sie so bildschön gewesen sei, wäre der abscheuliche Mörder vor Lust entbrannt. Das Mädchen habe sich ritterlich gewehrt. Und als dem Räuber seine Drohungen und Gewalt nichts geholfen hätten, habe er sie genommen und in siedendem Wasser zu Tode gesotten. Das Mädchen soll Ottilie geheißen haben. Und jetzt können Sie die Hände wieder von den Ohren nehmen. Hallo? Hallo? Hallo? Nachher mehr hiervon. Denn abscheuliche Räuber kommen natürlich auch abscheulich zu Tode. Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Meanwhile im Sheriff-Büro. Was für eine Hitze. Eisenbahn Raub in Glendale. Banküberfall in Missouri. Ein Gemetzel in der Toskana. 200 tote Zivilisten bei Massaker in Kansas. Und John Wesley Hardin prahlt überall herum. Er allein hätte 44 Leute erschossen. Ja, der schießt sich ja nun auch in den Büchs. Ich meine, der leidet sowieso an diese Pseudologia Fantastica. Das hatte Doc Holliday mir vertellt. Pseudo was? Pseudologia Fantastica. Das ist so ein Drang zum krankhaften Lügen und Übertreiben. Ach so. Oh. Ja, diesen Doc Holliday suchen wir übrigens auch noch. Okay. Außerdem kann der ja überhaupt nicht zählen, ne? Ich meine, Hardin meine ich. Nur Billy the Kid. Der ist ja noch viel döver als der. Ja, also schreib. Ja. Mann gesucht. Okay. Sachdienliche Hinweise an ihr Sheriffbüro werden mit bis zu $10,000 belohnt. $10,000, das ist eine ganz schöne Summe. Okay. So, dann. Kate Parker aus Springfield, Missouri, genannt Mama. Hä? Das ist ja überhaupt kein Mann. Egal, aber Staatsfeind. Ach, okay, Staatsfeind, Mama, Baha. Weiter. Frank James, Jesse James, Coleman Younger, John Wesley Hardin, alle derzeit Missouri. Johannes Bückler, genannt Ginger Hannes aus dem Hunsrück. Rinaldo Rinaldini, derzeit Messina, auch genannt Orlando Orlandino, auch genannt Fernando Fernandini, auch genannt der Heiland Zacabanant nochmal. Jetzt fällt's mir nicht ein. Habe ich schon erwähnt, dass es Mittwoch ist? Ganz im Arsch, das Ding. Okay, Catacalo auch ist genannt. Quatsch! Carolo, Carolini, weiter. Rolando, Rolandini, Sallo, Salini, Himlo, Himlini, Aldo, Gardini, dann dieser Karl Mohn aus Dings da, na? Also, Leipzig. Egal, ja. Staatsfeind. Fulan, Devi aus... Kalkutta. Ja, jenseits des Ganges halt. Dann noch Ned Kelly aus Australien. Hä, aus wo? Australien? Staatsfeind? Oh, Australien. Die anderen fallen mir gerade nicht ein. Ja, Hannikel, der Schwarmsäckel da, der Matthias Kneisel, Billy the Kid, Räuber Otzenplatz, Robin Hood. Ein Freund der Armen, ja. Immer hilfsbereit, dass ich nicht lache. Ja, und dann kommen auch die 40 Räuber. Die Räuber von Wassenerwald, die Räuber von Liang Shang Moor, die große Sichenbande, die Niederlandebande und die großen Führer Diebes Räuberbande, Panzerknackerbande. Ja, hau gleich den Steckbrief raus. Ja, zum Drucken damit. Mittagspause. Oh, Mahlzeit. Das ist gut. Es spielt das Holly Meyer Savings and Loan Orchestra. Räuber! We'll be right back. Okay. Was ich sehe, antwortete der Esel, einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken. Und Räuber sitzen daran und lassen sich's wohl sein. Meanwhile auf der Burg des Fronvogtes. Aber hören Sie doch selbst. Mit dem Räuber davongeritten, sagst du? Ja, o Herr, und hat noch gesagt. Ich bin mit dem Blackjack-TV weg. Für immer. Und euer unmündiger Säugling? Oh, den lasse ich dir. Das hat sie gesagt. Das hat sie gesagt, o Herr. Unerhört. Ich werde ihr nachreiten. Diener, sattelt mir den kohlschwarzen Hengst. Sehr wohl, hoch die Rognaden. Das riecht nach Ärger. Aber hiervon später mehr. Hör doch mal auf, Zufe, bitte. Meanwhile, zu Hause bei Jesse James. Er hat sich in Nashville, Tennessee unter falschem Namen eine gutbürgerliche Existenz aufgebaut. Sein Bruder Frank ist zu Besuch. Die Tür ist offen, Feigling, Bob. Schon damals nennt ihn jeder Feigling. Tür ist offen, du Pfeife. Warum eigentlich? Anyway, es gibt Whisky. Feigling, Bob, hol mal den Whisky. Warte schon zu viel. Wer will Jesse James was verbieten? Dein Bruder Frank. Ich muss trinken. Trinken, trinken, trinken. Diese Lehmann-Brüder rauben mir den Schlaf. Lehmann-Brüder. Ja, ich weiß, du Pfeife. Wie haben die das geschafft? Erst eine Bank gründen und sie dann selber überfallen. Das verstehst du nicht. Das verstehe ich nicht. Das hat doch nichts mit ehrlicher Arbeit zu tun. Ich glaube, die Zeiten für ehrliche Arbeit, die sind vorbei. Ja, hast du recht. Das fiel mir schon auf, als dieser blöde Angestellte bei der First National in Northfield mir den Safe nicht aufmachen wollte. Ich musste ihm mein Messer an die Kehle setzen. Ja, mit dem Pistolengriff den Schädel eingeschlagen. Ja, genau. Und dann behauptet er weiterhin, dass der Safe mit einem Zeitschloss gesichert sei. Und dafür habe ich noch aus der Schoss. Das ist richtig. Joseph Lee Haywood war übrigens unbewaffnet. Er hatte mit seinem Leben dafür bezahlt, dass er die Geldbestände der Bankkunden gerettet hatte. Ein Scheißjob. Und gebracht hat er nichts. Die Cole-Brüder sind jetzt alle tot oder im Knast. Nur Feigling Bob ist uns geblieben. Ich sag's ja, schlechte Zeiten für ehrliche Räuber. Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum. Ah, toll. Wie bitte? Sie ahnen es schon, hier kommt eine Nachricht unseres Sponsors. Because financial solutions have no borders or boundaries, Ihre Bank operates in only two locations. Everywhere and right next to you. You and us. Ihre Bank. Meanwhile im Räuberlager. Die Briganten unterhalten sich in ihrer seltsamen Pfeifsprache, die angeblich von den Kanarischen Inseln stammt. Rosalie steht Schmiere. Ich verstehe nichts. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, die schnelle Verständigung ist keine Stärke der Pfeifsprache. Gendarmen sollte das heißen! Oh, Sie sind da! Ein Überfall! Heraus! Ein Überfall! Wenn ich euch das sagen will, macht ihr alles nieder! Die Räuber machen kein Federlesens. Rinaldo selbst eilt, mit einem Doppelrohr, einigen versteckten Terzerolen und einem Hirschfänger bewaffnet, in Begleitung seiner Doggen auf das Pappeltal zu. Wo ist denn hin, Rinaldo? Ich muss Italien retten. Zieh dir eine Hose an und übernimm das Kommando. Wer will dich jemals wiedersehen? Sei stark, Rosalie. Ordres kommen per Post. Rinaldo, du feige Sau. Also eigentlich ist der Räuber eine ungesetzliche Figur. Und genauso wie er eine ungesetzliche Figur ist, ist er eine unmoralische Figur. Also nicht im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von, er braucht keine Moral, um sein Handeln für sich selber zu legitimieren. Oder er legitimiert ohnehin nicht, weil er rechtslos ist. Jetzt auf einmal als sozialromantische Figur wird er eingebunden in das Recht, in den Staat, in die staatliche Struktur, wird eingebunden in die Frage nach Legitimation und tritt auch als moralische Figur auf. Also als jemand, der überhaupt frei ist, moralische Entscheidungen zu treffen, genau. Sozusagen. Ja. Meanwhile im tiefen, tiefen Wald. Fräulein Demsel reitet mit dem Beutelschneider durch den dichten Tarn. Ja, ich lass im Stich mein Haus und mein Heim. Und ich lass im Stich mein dickes Baby. Und ich lass obendrein den Gatten Muttersinn allein. Und geh mit dem Jakob. Und pfeift mir die dem grünen Wald. Halt ein, Ruchloser, das Weib ist mein. Ich komm nicht mit nach Hause. Wer ist denn der geputzte Vogel? Mein Mann, der Fronvogel. Vogt, schon seiner, schwarzer Jakob. Dir ist klar, dass du in einem Erdloch nisten und das Dienstmädchen eines Räubers sein wirst. Ich weiß, wo ich nicht gehe. Adieu, ihr Seidenlaken, ich weine euch keine Träne nach. Ich fordere dich, Gesetzlose. Hallo? Ihr steckt euren Degen wieder ein und macht euch fort. Dann kann ich euch das Leben lassen. Du wirst noch Logis zwischen Himmel und Erde nehmen. Ob es dir beliebt oder nicht. Lieber schlafe ich mit dem Jakob in einem Loch im kalten, kalten Boden, als mit dem Fronvogt im Federbett. Komm zurück, du! Cretin! Idiot! Kulinarischer Tiefflieger hier! Nachtschattengewächse! Ihr Affenzahnbabys! Wenn man die Finger eines dem Mutterleib entnommenen Kindes nimmt, die Mutter ermordet, so geben einem diese Fingerlein an, was sonst einem verborgen ist. Räuber zünden sie an und so viele brennen, so viele Leute sind im Hause wach. It's talk time, talk time. Also wenn der Einstieg war zu sagen hier, das Räuberwesen hat einen ganz emphatischen Bezug zu einer wie auch immer jetzt definierten Freiheit, dann ist das, was der Kapitalismus betreibt, genau das Gegenteil davon. Der Räuber, der tritt nicht auf dem Markt auf. Also ich meine, er ist Handtaschenräuber und geht zum Markt und klaut da Handtaschen oder Gemüse oder was auch immer. Der Räuber ist im Wald. Und der Räuber hat auch zumindest eben in dieser klassischen Figur immer was Plötzliches an sich. Haben Sie noch Fragen? Und die Ausdehnung des Kapitalismus... Noch Fragen? ...passiert nicht plötzlich. Also wenn man irgendwann auf die Idee käme, dass auch noch der Sauerstoff zur Ware wird und verkauft wird, dann wäre das aus der Logik des Kapitalismus nichts Unerwartetes, Plötzliches. Meanwhile in Nashville, Tennessee... Robert Ford ist schon wieder zu Besuch. Jesse James betrachtet ein Geschenk seiner Hausbank. Na, Feigling Bob, was meinst du? Wo soll ich diesen schönen Kupferstich von Fort Knox aufhängen? Oh Gott, der drüben im Nech ist ein Chösli. Chuchichästli. Chuchichästli. Mann, ist das ein hässlicher Fleck, dein Figgifoggi. Muss man Hammer und Nägel holen. Ja, mach mal. Lass dich wundern, Birschchen. Weißt du, Feigling Bob, ich hab... Au! Scheiße! Was hast du denn? Ich hab mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben. Oh! Boah! Du Feigling! Von hinten! Du Feigling! Von hinten! Stehst du doch eigentlich drauf? Das kommt ja von dem Pupsvogel. $10,000. Das ist doch ein Grund, deinen alten Freund zu verraten. Oder nicht? Fick dich. Meanwhile in des Waldes finsteren Gründen. Post ist da für Räuberhauptfrau Rosalie. Post, oh, wirklich, Post ist da. Ein Brief von meinem liebsten Rinaldo. Liebste Rosa, gestern verirrte sich der Postreiter in meine Gegend. Das Pferd brach vor der Tür zusammen. Auf der Satteldecke das Wappen der Turn und Taxis. Ich wollte kein Unmensch sein, bat den erschöpften Boten in die Klause und kredenzte ihm einen guten Trunk Brandeweins. Bevor ich ihm eins mit der Arke Buse kartätschte, der Gestalt, dass er sein Hirn auf der Anrichte verspritzte. Dann leerte ich seine alte Lederfotze aus, waren aber nur 2 Zechinen drin. Die Briefe habe ich fortgeschmissen. Dem schönen Wallach musste ich den Gnadenschuss geben. Jetzt poliere ich noch ein bisschen in mein Faustrohr. Hart ist das Räuberleben. Aber meine Sache geht gut voran. Dein Rinaldo. Er hat eine andere. Ich bin ein Zigeunermädchen. Ich spüre so etwas. Wer ist dieses verwegene Frauenzimmer? Das wird Folgen haben. Da können Sie Gift draufnehmen. Aber hiervon später mehr. Rinaldini, lieber Räuber, raubst den schönen Herz und Ruhe. Ach, wie schrecklich in dem Kampfe, wie verliebt im Schloss bist du. Sollen wir mal das Programm wechseln? Don't touch that dial. Meanwhile in einem anderen Erdloch. Blackjack Davy hat sich einen Mundbogen gebaut. So vertreibt er sich bekanntlich stets die Zeit, bis die Glocke wieder läutet, um ein neues Mordopfer anzukündigen. Dem schneidet er dann alles Mögliche ab, macht Suppe daraus und hängt die Knochen an den Lindenbaum. Heizmaul. Ich kann doch so nicht arbeiten. Da pfeift dann der Wind durch die Beine einer Äolsharfe und der Räuber spielt dazu auf seinem Erdbogen und lässt es sich wohl sein. Im Erdloch weint leise seine hochschwangere Haushälterin Fräulein Demsel, die ihm schon 5 Kinder geboren hat. Halt's Maul! Ich kann so nicht arbeiten! Aber er hat immerzu nur Suppe und Wurst daraus gemacht. Ey, jetzt hör doch mal auf! Kann man denn so arbeiten? Bis eines Tages ein junger Metzgergeselle des Weges kommt. Ich geb dir gleich! Doch hiervon ein anderes Mal. Du, ich geb dir gleich Heulerei. Es gibt ja sozusagen nicht die, was das ich für die Erde geltende Gesetzgebung, die eben sagt, dass solche Formen von Aneignung einfach illegal sind, sondern sind ja eben einfach möglich und sind sozusagen, eben wie Roger schon sagte, einfach nur die konsequente Übertragung des Eigentumsprinzips auch eben auf so Sachen, von denen man bisher dachte, dass sie dafür nicht gelten. Und der Räuber ist ja nicht eine Figur, die Dinge zu Waren macht, sondern ganz im Gegenteil, er entzieht sie gleichsam dem Warenverkehr. Und selbst wenn wir sagen, dass da eine gehörige Portion Sozialromantik reinspielt, es gehört zum Räuberwesen nach wie vor das Rebellische. Den Kapitalismus auszubreiten, auszudehnen auf alle möglichen Güter und Verhältnisse, hat nichts Rebellisches. Der Räuber verändert zwar nicht die Gesellschaft, er stellt sie aber zumindest in Frage. Zwar nicht bewusst, aber durch sein Handeln. Was sind denn das für Räuber? Sind Sie der Sheriff? Ja, der bin ich. Ich will den Sheriff sprechen. Moment einmal, eine nach der anderen. Ich möchte Anzeige erstatten. Gegen den Räuberhauptmann Rinaldo Rinaldini. Gegen den Räuberhauptmann Blackjack Divi. Ja. Schreibdeputy. Verrat, Verrat hält die Welt in Schwung. Name von der Dame? Rosalie. Oh, Rosalie. Nachname? Der Nachname tut nichts zur Sache. Schreiben Sie Räuberbraut. Räuberbraut. Ja, und ich, Fräulein Eloise Demsel, heiße ich mit 2 M. Demsel. Ich beanspruche Kronzeugenregelung. Ich auch. Stattgegeben. Ich allein kenne den Aufenthalt der Spießgesellen meines Mannes. Aha. Einer ganzen Bande Räuber, Mörder und Menschenfresser, vor denen ihr trotz eurer Hunde nicht sicher wärt. Er hat mich hintergangen. mit einer intriganten Kebse. Ach, er hat die Schädel unserer 7 Kinder auf eine Schnur gezogen. Ja, aber das ist ja häusliche Gewalt. Ja. Ein Gang, der zu einer großen Höhle führt. Rinaldo haust in einer Klause im Appenzell. Er gibt sich als Dominikaner aus. Nein. In der Höhle stand ein Tisch. Amtsanmaßung. Auf eine von 7 Totenköpfen umgebene brennende Lampe. Sesam, öffne dich, das musst du schreiben. Ja. Am Eingang der Höhle war eine Glocke angebracht, daran ein Strick befestigt, der zu dem Hohlweg führte. Wir nahmen von den Reichen und gaben alles aus. Na, dumme Weiber. Du musst dich zusammenreissen jetzt da. Du musst anständig bleiben, wenn da Damenbesuch ist. Ja, das. Und uns. In der Lüneburger Heide nachts ein armer Schneider ist, sah ein Licht zu seiner Freude schimmern in der Finsternis. Und er eilt zur Wirtshausstube, Wirt und Wirtin waren froh, doch der Wirt, der war ein Bube, und die Wirtin, die war roh. Und es schlief die arme Seele, Wirt und Wirtin traten ein, schnitten kalt ihm ab die Kehle, grad als ob er wär ein Schwein. Glaubten alles an dem Armen, und dass nichts entdeckt soll sein, schoben sie ihn ohne Erbarmen in den Backofen hinein. Von des Schneiders Fleisch verbreitet sich sogleich ein starker Duft. Ein Gendarm des Mordes läutet und bringt alles an die Luft. Hingerichtet voller Reue sieht man bald des Mörders Blut. Dann kam sie auch an die Reihe, in die Schlecht der sowas tot. Das, was wir gelegentlich am Kapitalismus als räuberisch kennzeichnen, eigentlich ja immer ein Prozess der Zivilisierung ist, der sich letztendlich von der Natur entfernt, während der Räuber, nicht, die Räuber sind im Wald, der eine Figur ist, die scheinbar noch in der Natur steckt oder auch Strategien hat, um in der Natur wieder zu verschwinden. Also nochmal, der Räuber tauscht nicht. Und auch das Raubtier tauscht nicht. Also da wird dann halt entweder alleine oder im Rudel gejagt und dann wird da irgendwie so ein Tier gerissen oder was auch immer da dann passiert und dann wird halt gefressen. Meanwhile in der Justizvollzugsanstalt. Blackjack, Davy und Rinaldo sollen also Logis zwischen Himmel und Erde nehmen. Vielleicht auch auf dem Rad gebrochen werden. Und das, obwohl Rinaldo von edlem Geblüte ist. Doch zuvor erfolgt das hochnotpeinliche Verhör des Blackjack Davy. Also, wie war das gleich nochmal, Jakob Schwarz? Alles liederliche Gesindel hielt sich hier auf. Und meine Auberge war bald als eine Raubhöhle allgemein verrufen. Bekamen wir Mädchen oder schöne Weiber in unsere Klauen, so wurden sie gemeiniglich von der ganzen Bande so lange gebraucht, bis sie den Geist aufgaben. Das ist ja unfasslich. Selten blieb indessen auch das schönste Mädchen über 3 Tage leben. Wir machten die meisten in den ersten 24 Stunden kaputt. Ruhe und ich lasse den Saal räumen. Der Keller lag so voller Kadaver, dass sich Knochenberge in die Höhe schichteten. Ich und meine Genossen waren so weit von den Grenzen der Natur zurückgetreten, dass wir das Fleisch unserer Ermordeten, wenn es gesunde junge Leute waren, fraßen. Der Hunger, der treibt's rein, ja? Sprechen Sie weiter, Schwarz. Schöne, kraftvolle Jünglinge stachen wir methodisch ab und die Mädchen, die wir genossen hatten, die wurden gebraten und verzehrt. Auch unseren Passagiers setzten wir zu Zeiten Rippenbraten und Salzknöchelchen mit Sauerkraut statt dem Schweinefleische vor. Unter allen Teilen des menschlichen Körpers schmeckt sein Fleisch nirgends delikater als das zwischen der Hand, den Ballen und was man aus den fortgesetzten Fingerknochen bis zur Wurzel schabt. Mädchenbrüste in einer Kapern- oder Zitronenbrühe oder in Teig gebacken waren für uns Leckerbissen. Meanwhile macht sich auch bei Rinaldo Ernüchterung breit. In diesem Turm habe ich gesessen und schlechte Speise habe ich gegessen. bis dann kam die letzte Stunde, da ich nichts mehr essen konnte. Der besaß eine ganz nichtsnutze Seele. Den König hätte er am liebsten ja wohl tot gesehen und wäre gern selbst König gewesen. Ade, lieb Vater, ade, lieb Mutter, ade, lieb Schwester, ade, lieb Bruder. Und betet alle insgeheim, dass mir Gott wohl gnädig sei. Ach, Rinaldo, hättest du nur ein Busenband weniger geöffnet. Adieu, Vater. Adieu, Mutter. Adieu, Schwester. Adieu, Bruder. Kommt, wascht euer Hände mein Blut, dass ihr an mich gedenken tut. Der hatte doch gar keine Verwandten. Ist ja wohl nur der Lügenbold. Lass den Leib am Galgen hangen, denn Netz der Vögel greift. Lass ihn hin und her sich wanken, bis die Knochen werden weiß. Lass ihn liegen in der Erde, von den Würmern gefressen werden, weil schöner ist es in der Luft als in einer toten Gruft. Rinaldini! Hoch! Schinderhannes! Vivat! Blackjack Davy! Hoch, Julie Blasius! Was bleibt mir noch zu erzählen? Vielleicht vom Volk? Hoch! Dem Volk ist das alles wurscht. Vivat! Es macht den Banditen zum Helden, schon bevor er hängt. Rinaldini! Egal, ob der einen Mann im Schlaf erschießt, bloß weil der schnarcht. Jesse, egal, ob er eine Menschenleberwurst verkauft. Egal, ob er sich mit dem Geld des Volkes davon macht. Schmuck, Madame! Hoch! Wie aufregend! Es ist das stete Heimweh nach einer Zeit, in der ein kühnes Individuum sich ermächtigen konnte, scheinbar im Handstreich die Besitzverhältnisse umzukehren. Es ist die Mär von der Umverteilung. Aber lassen wir das. Da hängen unsere Männer. Eloise, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Oh, ja. Hä? Die idealisierte Form des Räubers, des modernen Räubers, ist eigentlich der Bürger. Nicht? Das ist jemand, der tritt gepflegt auf, mit Anzug auf, der ist gebildet. Also der hat alle Interessen, nur nicht Revolution zu machen. Mhm. Romantisches Schweizer Tal mit grotesken Felsengruppen. Melancholisch wölbt sich der Himmel darüber mit seiner geheimnisvollen Tiefe. Rings von den Bergen erklingt der melodische Kuhreihen wie eine stille Ahnung aus fernen, entlegenen Küsten. Hohe Frauengestalten schweben feenhaft an den Klippen hinauf, um von der Höhe in das dunkelrote Strahlenmeer der Sonne zu schauen, die eben hinter dem Tränenschleier der Wolken hervor der geliebten Erde ihr Lebewohl zuruft. Ein drastisch geschürztes Gewand umschließt die harmonischen Glieder. Unsterbliche Schöne leuchtet aus jedem Antlitz. Die blendend weiße Stirn redet Hoheit und Adel. Kräftige Männergestalten, Krieger und Hirten schließen sich dem Zuge an. Alles nur Wolk und Luft. Magische Göttergestalten einer anderen Welt, wo die Idealität allein Herrscherin ist. Und hier ist es, wo Jesse James nach seiner Erschießung durch Feigling Bob wieder auftauchte. Zumindest behaupten das einige. Im Wald, da sind die Räuber. Radio Mystery Soap von Ulrich Bassange. Mit Donald Arthur als Erzähler, Raphael Klammer als Jesse James, Rinaldo Rinaldini, Sheriff Frohnvogt und Engineer Charlie Jones, Barbara Falter als Räuberbraut Rosalie, Frank James und Zofe, Chris Pichler als Fräulein Eloise Demsel, Spießgeselle und Madame, Lars Rudolph als Blackjack Davy, Feigling Bob Ford, Deputy, Luggage Man Amos White und Diener, Leonie Bassange als Kind sowie Roger Behrens und Thorsten Michaelsen. Komposition Ulrich Bassange, Musik Ulrich Bassange, Georg Karger und Freddy Studer, Aufnahme und Mischung Karl Atteln, Dramaturgie und Regie Johannes Meyer. Produktion Schweizer Radio DRS 2009.